Anlässlich des 68. Gründungstages der DVRK trafen Kamakura Takao, Vorstandsmitglied des Internationalen Soziologie-Instituts und seiner Begleitung, wie auch eine Delegation der Sri Lankischen Studiengesellschaft, schaffen aus eigener Kraft unter Leitung vom Vorsitzenden W.A. Dominduwardhane eine Delegation der deutschen Studiengruppe für die Werke von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il unter Leitung von Wozniak Manpret, eine Delegation der indischen Soziologie-Studienorganisation unter Leitung von Bisender Sain, der Vorsitzende der britischen Sungun-Politik-Studiengesellschaft, Domot Hudson, und Direktor der spanischen Madrider Soziologie-Studiengruppe, Miguel Pibanco, am 6. September mit Maschine in Pyongyang ein. Zuvor kamen eine Delegation der italienischen Soziologie-Studienorganisation unter Leitung von Marceletti Andrea und der Vorsitzende des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studienkomitees, Al-Hassan Memen Muhammad, an.